Erster, ein Lied von Asaf für den Musikmeister Jeduthun. Zweiter, ich rufe laut zu Gott. Ich schreie, damit er mich hört. Dritter, in meiner Not suche ich Gott. Nachts bete ich ohne Pause. Ich finde keinen Trost. Vierter, ich denke an Gott und bin traurig. Ich habe keine Kraft mehr. Fünfter, du lässt mich nicht schlafen. Ich bin unruhig und rede nicht. Sechster, ich denke an die alten Tage. Ich denke an die vergangenen Jahre. Siebter, nachts denke ich an meine Lieder. Mein Herz sucht nach Antworten. Achter, wird der Herr mich für immer verlassen? Wird er nicht mehr freundlich sein? Neunter, ist seine Liebe für immer vorbei? Gilt sein Wort nicht mehr? Zehnter, hat Gott vergessen, gut zu sein? Ist er nur noch zornig? Elfter, ich bin traurig. Gott hilft mir nicht mehr so wie früher. Zwölfter, ich denke an die Taten Gottes. Ich erinnere mich an seine Wunder. Dreizehnter, ich denke über deine Arbeit nach. Ich spreche über deine Taten. Vierzehnter, Gott, dein Weg ist gut. Kein Gott ist so groß wie du. Fünfzehnter, du bist der Gott der Wunder. Du zeigst allen Völkern deine Macht. Sechzehnter, du hast dein Volk gerettet. Du halfst den Kindern von Jakob und Josef. Siebzehnter, das Wasser sah dich und hatte Angst. Die Tiefe des Meeres zitterte. Achtzehnter, es regnete viel. Es donnerte und deine Blitze flogen wie Pfeile. Neunzehnter, dein Donner war im Sturm. Blitze machten alles hell. Die Erde bebte. Zwanzigster, dein Weg ging durch das Meer. Man konnte deine Spuren nicht sehen. 21. Du hast dein Volk wie Schafe geführt. Mose und Aaron leiteten sie.